Denk ich an Merkel in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Du sprichst nie Klartext. Deine Statements sind knapp. So, jetzt mach ich mal hier mein Mikro ab. Oh, Angela mit dem Charme einer Outdoor-Jacke. Bisher winddicht gegen jede Attacke. Jetzt hast du den Spähskandal an der Backe. So, Chefin, der BND. Sag was zu diesem Verein. Schweigen kann auch Stärke in der Politik sein. Na klar. Und du wusstest nie was von der Ami-Spionage und das No-Spy-Abkommen auch nur verarsche. Um nicht reden zu müssen, ist dir jedes Sprichwort hold. Schweigen, reden ist Silber. Und Merkel ist Gold. Hast du im Schrank noch alle Tassen? Jetzt musst du dich wirklich mal abkanzeln lassen. Und nicht nur das nächste Bauernopfer schassen. Staatskunst der Stille, du hast doch einen Knall. Man braucht das Schweigen auf jeden Fall. Vielleicht besser als erst die Stimme zu heben. Mit mir wird es keine PKW-Maut geben. Aber dann fürs Gegenteil stimmen und so ne Sachen und damit den Wähler zum Halbaffen machen. Wie kann man dieses Amt nur so vergeigen? Du hast zwar die Macht, aber der Rest ist Schweigen.